20 bis 24 Uhr im Bermuda-Funk. So, jetzt kommt euer Auftritt, die Band. Pogenproblem. Niemand hat die Absicht, einen Jingle zu spielen. Nicht? Also das habe ich von Kommando Vollsaufen damals aber schon wesentlich eloquenter erlebt. Ja. Das Rülpsen und Prusten. Da würde ich mal sagen, dann fangen wir die Sendung hier an mit dem Lied Moschen für Groschen von der Band Pogenproblem. Die sitzt hier gerade und der Tarek sitzt hier auch. Hinterm Rücken. Das Intro von unserer neuen EP, ja. Hier ist wieder Pogo Radio bei Mutterfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 13.1. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Zu Gast ist heute Abend die Band Pogenproblem. Pogendroblem. Pogenproblem. Pogendroblem. Dein Name ist Georg. Ja, wir haben miteinander hier E-Mails und sowas gemacht. Ja, ne? Genau. Ja, und die anderen, du hast Frieda? Richtig. Ja. Frieda. Und du? Ich bin der Marc. Der Marc. Und? Als Co-Moderator begrüße ich heute Abend den Tarek. Beleidigte Leberwurst auch genannt, weil nämlich Fakt ist, Rüdi hat mich ebenfalls eingeladen in die Sendung, hat aber Angst, dass ich möglicherweise nicht erscheine. Was warum ein völlig auch, unberechtigter. Auch? Moment mal, ja. Ich bin jetzt dran, ja, ja? Moderator. Ja. So, was ein völlig unberechtigter Vorwurf ist. Und ohne mir Bescheid zu sagen, hat er die wahnsinnig Superband Pogenproblem eingeladen, deren Namen er gleich beim ersten Versuch falsch gesagt hat, die aber meine neue Lieblingsband ist, weil ihr erster Song wirklich extrem cool war, muss ich sagen. Na, vielen Dank. Herr Co-Moderator. So, das war's. Schönen Dank, dass ihr zugehört habt. Gute Nacht. Ja, man muss dazu sagen, der Tarek findet eigentlich normalerweise alles scheiße, aber jetzt, mich wundert's gerade, dass er plötzlich diese Band gut findet. Angenommen, ihr werdet nicht da. Ich denke mal, du würdest sagen, was sind das für hier Weicheier? Die haben ja bestimmt keine Muckis und nichts drauf. Ich brauche einfach nur Verbündete gegen so einen erbärmlichen Altenpfleger wie dich, der mich hier vorführen will und mich hier so zum Sidekick degradiert. Ja? Eben haben wir noch über Batman geredet und wer wäre ich? Robin. Der kleine Spatz auf dem Dach. Aber das ist für mich voll okay, denn wahre Größe braucht kein Podest. Wahre Worte. Nett. So. Und jetzt zu euch. Ja, wir sind Pogenproblem aus Bergisch Gladbach. Wo liegt denn das Bergisch Gladbach? Das ist, wenn man die Schelsig ganz weit runterfährt, bis man denkt so, wo hier kommt gar nichts mehr, dann kommt man auf einmal in Bergisch Gladbach an. Aber schon noch in Nordrhein-Westfalen, ja? Das heißt südlich von Köln dann, oder was? Das ist östlich, oder? Ja, nein. Weil, also ich bin ja Neuköllner, oder jetzt nur kurze Wahlheimatkölner, das ist da, wo man muss durch diese ganzen riesigen Industriegebiete wie Wesseling und sowas durch und dann nee, kommt man nach Bergisch Gladbach. Du hast ich glaube, du verwechselst das. Du musst durch den Königsforst durchlaufen. Und ja, dann der Königsforst, da ist das doch. Also, ja. Wir fahren ja immer mit der S11 nach Köln. Das ist quasi, ja, es grenzt halt an Delbrück an und auch an Thielenbruch und sonst, keine Ahnung. Also das ist diese 110.000 Leute Großstadt, die immer so tut, als würde sie zu Köln gehören. Wo auch immer alle so tun, als könnten sie Kölsch reden und so. Ja. Für die drei Zuschauer, von denen zwei jetzt noch nicht eingeschlafen sind oder vielleicht einer, es ist genau da, wo ich meinte. Ihr kennt nur das Industriegebiet nicht, weil ihr mit der Bahn fahrt und wahrscheinlich noch keinen Führerschein habt, weil ihr alle 17 seid. Wir sind 14. Und wann, wie ist das so mit eurer Band? Wann habt ihr euch kennengelernt und wie ist das zustande gekommen? Also wir kommen ja aus Bergisch Gladbach, das heißt, wir sind alle mit Wolfgang Bosbach verwandt und wir treffen uns immer auf Familienfesten und dann haben wir uns irgendwann gegründet, ja. Genau. Wolfgang Bosbach, das ist der von der CDU. Ja, das ist unser Lieblingspolitiker aus unserem Wahlkreis. Genau. Der hört ja aber eigentlich eher Xavier Naidoo, habe ich gedacht. Seid ihr auch so Verschwörungstheoretiker oder was? Nee, das sind wir nicht. Also der Marc hat ja auch, das sieht vielleicht so ein bisschen so aus, aber es ist auf jeden Fall nur eine Mütze. Ist ein Alu, ist kein Aluhut. Und vor allen Dingen ist es kein Fernseher, sondern Radio. Ja. Was, Radio? Also man sieht gar nicht, was Marc für einen Hut anhat. Ja, es ist kein Aluhut. Er ist groß und weiß, aber es ist kein Hut. Und habt ihr auch schon mal live gespielt irgendwo? Also ich übernehme einfach dem Rüdi seinen Job. Ja, genau, okay, mach das mal. Ist, sonst wird es eh wieder lahm. Glaube ich, auch sein Plan. Ja, wir haben schon mehrfach live gespielt. In Bergisch Gladbach haben wir schon zerlegt und Köln haben wir schon zerlegt und ich weiß gerade gar nicht, das war's, ne? Bergisch Gladbach, Köln. Na, ihr solltet mal in Hamburg spielen. Ja, können wir gerne machen, wenn du uns dahin fährst und keine Ahnung, alles bezahlst. Naja, euch dahin fahren kann ich nicht, aber ich kann auf jeden Fall, ihr könnt auf jeden Fall im Hafenklang als Vorband von irgendjemand spielen bestimmt oder so. Ja, dann nehmen wir das doch direkt an. Also wir sind ja quasi hier, weil wir jetzt unsere EP endlich launchen. Es ist halt, ja, irgendwie so. Also ihr habt noch Termine frei. Ja, genau, das wäre so der, wir müssen als nächstes halt jetzt, also am 30. ist ja diese der EP-Release und danach müssen wir... Zur Konfirmation, zeitgleich. Was ist genau, denn, was, die ist erst im Mai. Was heißt ein EP-Release? Sitzt du dann da zu Hause bei euch im Zimmer und feiert ein EP-Release oder ist da irgendwie eine Party geplant? Nee, also unsere Großeltern sind auch noch da, die backen auch noch einen Kuchen. Aber wir spielen eigentlich am das willst du das mal. Wir spielen am 30. in einem Jugendzentrum. 30. Januar. Januar, richtig. 2016. Oh. Ja, genau. Weil das ist Internet, ne? Das asymmetrisches Netz, das verliert nichts. Verstehe. Es gibt Leute, die hören die Sendung erst in 10 Jahren. Oder 1000. Ja. Also Anno Domini 2016. Ja. Im UFO, Bensberg. Das, wenn man mit der, ist auch im Bergstadt, wenn man mit der 1 ganz durchfährt. Also, das ist drittletzte Station, glaube ich, Kölner Straße. Du, die Leute, die nicht selbstständig in der Lage sind, zum UFO in Bensberg anzureisen und das selbstständig zu finden, ohne irgendeine Art U-Bahn-Fahrplan, die haben es nicht verdient, Fan der Band Pogenproblem zu werden. Pardon, fast ging es mir wie dem Hüdi Rimmelsberger. Genau. Ja, also das ist auch jetzt nicht so weit. Ja. Ne? Wir schaffen das auch, immer nach Bergisch Gladbach zu kommen. Das ist doch auch so ein Hochhausghetto hier, Bensberg, oder? Eins der berühmten Terrassenhochhäuser. Du meinst wahrscheinlich Little Manhattan, das ist so ein bisschen eine andere Gegend. Also das UFO ist quasi direkt an der Kölner Straße, die irgendwann wird die zur Autobahn oder so, ich weiß es auch nicht. Und seid ihr denn schon immer so Sandkastenkumpels oder wieso seid ihr eine Band geworden? Also mal ernsthaft. Also den Frieda kenne ich vom Q1, das ist das andere Jugendzentrum in Bergisch Gladbach. Aber das ist doch eigentlich ein Mädchenname, Frieda, oder? Nein, ich werde mit ER am Ende geschrieben. Wie Frieda. Das heißt, du hast nur Esoteriker als Eltern. Ja. Ja, und wir kennen uns so vom Rumhängen irgendwie am anderen Jugendzentrum. Ja, und der Marc, willst du mal selber erzählen, deine Geschichte? Ja, ich würde gerne meine Geschichte erzählen. Die beiden kennen sich schon länger. Und ich kenne den Bassisten schon ein bisschen länger. Ich habe schon mal mit einer Band mit ihm gespielt. Was machst du in der Band? Ich bin Schlagzeuger. Ah, das ist immer der Einzige, der was können muss, den man dann dazu holt. Oh, das Poporadio stürzt ein. Ja. Genau, und der Lauritz heißt unser lieber Bassist. Der hängt gerade in der Uni, schöne Grüße. Mit dem habe ich in der Band gespielt. Da war ich Sänger und Gitarrist, er war Bassist. Und er studiert Kulturwissenschaften. Was studiert er? Keine Ahnung, irgendwas mit Gestaltung. Oh, ja. Ja, irgendwie nachhaltiges Design. So. Okay. Nachhaltiges Design. Aber kein nachhaltiger Studiengang, nehme ich mal an. Ja, genau. Dann haben die mich irgendwann gefragt, ob ich Schlagzeuger in so einer Punkband sein will. Und das fand ich cool. Und dann habe ich zugesagt. Und dann haben wir uns in der Waschküche von Georgs Eltern getroffen, haben gesoffen, haben Mucke gemacht. Und das hat gepasst und war geil. Von Anfang an. Die Waschküche von Georgs Eltern, das finde ich eine schreckliche Geschichte. Da sollten wir sofort noch ein Lied von Pogenproblem hören eigentlich, oder? Das ist eine gute Idee. Damit wir sehen, dass auch da was rauskommen kann. Sonst denken die Leute wirklich irgendwann an Krishna. Ihr habt eigentlich sehr wenig radiotaugliche Lieder. Findest du? Ja, aus dem Grund, weil halt viel, also es sind zwei Lieder, sind über 4 Minuten. Ne? Ja, ja. Oh, das ist natürlich ganz schlecht, weil ich hatte es nämlich gerade gelobt eigentlich innerlich, weil das Lied nur eine Minute war. Wie nämlich die legendäre erste Knochenfabrik-LP, die ja auch so Kölner Buddies vom und voll die Rentner sind mittlerweile. Und Freunde vom Rüdi, aber eigentlich auch Freunde von mir. Und das war saugeil, weil da war kein Lied länger als 1,5 Minuten auf der ersten Platte, auf der Ameisenstart. Mhm. Aha. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, das sage ich jetzt gar nichts mehr. Das Lied nennt, heißt AfD. Hat das was mit der Partei zu tun? Es heißt AfD Motherfucker. Ach, genau. Warum steht es da nicht? Hab ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ja, das ist mit Emoticon abgekürzt, naja, so ist das bei den jungen Bands. Nee, dann mache ich das einfach. Schreibe ich einfach Motherfucker hinten dran, ne? Ja, das ist eine gute Idee. Ne? Drück doch, während du schreibst, schon mal auf Play. Das wäre doch was, oder? Ja, das könnte ich machen, ja. Das ist eine gute Idee. Na, wann geht's los? Jetzt. Ne? Ja, hat der Rüdiger einen Einsatz verpasst, wie immer. Nee, ich habe keinen Einsatz verpasst hier. Ja, doch. Nee, wenn ich sage Einsatz, dann ist Einsatz. Also, ich habe, was mir positiv aufgefallen ist bei euch, bei euren Aufnahmen zu eurer EP, die sind wirklich sehr gut aufgenommen. Ah, das ist aber was so, dass der Rüdi da immer schon dran rumgemeckert hat. Ja. Auch wenn die Sachen zum Beispiel wie bei Siebter Lenkrad Ost damals sehr gut aufgenommen waren. Oh, war meine Punkband, anno dazu mal. Ja. Aber was mich mal interessieren würde ist, wie bei jeder guten Punkband versteht man ja kein Wort, wenn ihr singt, nur so einzelne Worte. Um was geht's denn so in euren Liedern? Zum Beispiel bei AfD Motherfucker. Kann ich mir gar nicht vorstellen, worum es da geht. Ja, ist ganz schön schwierig zu erraten. Also es geht darum, dass quasi um einen schlecht sozialisierten, schlecht aufgeklärten Typ, der irgendwie verzweifelt ist und sich an seiner Mutter sehr stark orientiert in seinen politischen Entscheidungen. Ja. Wie Rüdi zum Beispiel. Das kann ich nicht beurteilen, aber wenn das so ist, dann was wählt denn deine Mutter, Rüdi? Ich weiß nicht, also das Hemd habe ich von meiner Mutter zu Weihnachten 1992 bekommen. Und sie wusste damals schon, dass er irgendwann mal, sie hat damals schon gehofft, dass er irgendwann mal der Anführer der AfD werden wird. Und noch nicht mal das hat geklappt. Fast so adrett, genau. Ja, auf jeden Fall, die Tracks sind aufgenommen von unserem Bassisten vor allem. Das haben wir einfach bei dem zu Hause gemacht irgendwann. Und ja, das ist jetzt auch schon echt was länger her, ne? Wann war es nochmal genau? Ich habe voll keine Ahnung mehr. Ich auch nicht, Marc. Grob geschätzt würde ich sagen, vier, fünf Monate, glaube ich. Und Lauritz hat dann weniger zusammen mit mir, ich würde sagen, er hat es fast allein gemacht, gemischt und gemastert. Und jetzt vor zwei Tagen sind wir nochmal drüber gegangen und haben noch ein bisschen mehr Druck gemacht und was weiß ich, was er da getan hat. Und jetzt klingt das alles so, wie es klingt. Ja, ist noch so ein Kompressor drüber geschoben. Aber vor allen Dingen, der Rüdi findet das wahnsinnig spektakulär, dass die Aufnahmen so gut sind. Aber das ist heutzutage, legst einfach dein Handy in den Proberaum und dann hört sich das so an, ja? Ja, in deiner Welt vielleicht. Ja, war ein Samsung Galaxy auf jeden Fall. Siehst du, ich habe nämlich auch ein Samsung Galaxy S6 jetzt. Ja, ja. Und das ist total spektakulär. Damit habe ich vorhin schon ein Wahnsinns-Selfie von uns allen gemacht, dass der Rüdi auf pogoradio.de, Facebook, leck mich am Arsch, posten wird. Boah, wenn wir das schon gehabt hätten, das S6, ne, dann wären die doppelt so gut geworden. Ne, sagen wir mal so, ja nicht. Jetzt mal was Technisches. Also es ist wirklich schwierig. Also ich kriege ja öfters Aufnahmen von jungen Bands, die halt das selbst aufnehmen. Es ist wirklich möglich heutzutage, dass man die Sachen professionell aufnehmen kann, auch in der Waschküche. Das Problem ist meistens menschliche Versagen. Das ist immer menschliches Versagen, das sagt die Blackbox am Schluss dann. Ja. Also, das war immer der Pilot besoffen oder sonst irgendwas. Bei euch hört man jedes Instrument klar raus. Also es hört sich so an, wie es sein muss. Fertig, aus. Ja, danke. Das ist, glaube ich, ein Lob vor allem an den Lau, weil also wir haben, glaube ich, wahrscheinlich einfach nur gespielt so ein bisschen. Wir haben auch alle, Ich kann ja nachher mal irgendwie von Längengrad Ost kann ich mal eine Aufnahme raus. Ja, mach mal was von siebter Längengrad Ost an. Bitte. Dann könnt ihr mal hören. Zwar hören wir das Lied Ich brauch nur, bitte. Ja? Wie man es nicht machen soll. Ne? Das Lied heißt Ich brauch nur, das hören wir jetzt. Und da habe ich gesungen. Von wann ist das? Von 1999, schätze ich mal. Boah, da war ich noch gar nicht geboren, Alter. Echt? Nein, da war ich schon geboren, ja. Ist das schön, wir haben hier drei Generationen hier im Studio. Naja, du bist ja nur eine Generation älter, weil du früh verkreist bist. Ja, aber ich könnte ja schon irgendwie dein Vater sein, zum Beispiel, Georg, wahrscheinlich. Oder? Wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, wann bist du geboren? Ja, das verrate ich jetzt lieber jetzt nicht. Sag. Ja, 95. Ja, siehst du, da war ich 25, hallo? Ja, das kann... Ja, vielleicht bist du ja mein Vater. Wenn ich das zum ersten Mal beim Sex irgendwie gesucht. Nicht verhütet hätte und... Hast du mit 25 dein erstes Mal? Ja, ja. Mit 24? Echt? Ja. Krass. Das heißt, du bist letztes Jahr 40 geworden dann. 45 geworden, meine ich ja. Genau. Krass. Ich bin erst 34. Krass, ne? Also sind wir wirklich drei Generationen, ja? Ja, das sind wir drei Generationen, ja. Ja, schon. Ja. Ich glaube, ich bin der Älteste im Bunde, oder? Ja, voll krass. Keine Ahnung. Dann verratet doch mal, Jungs, wie alt ihr seid. Hm? Ja, mach doch nicht so doof rum. Ich hab's auch schon gesagt. Ja. Ich bin 21. Ja, ich hab's ja gerade schon gesagt. Ich bin 20. Ja, wir sind jetzt gerade Generation Y, ich habe keine Ahnung. Also ich hatte auf jeden Fall gerade. Ich hatte als Araber ja schon ziemlich früh Schamhaare und war ziemlich früh geschlechtsreif, das heißt, ihr könntet sogar meine Kinder sein. Bevor er laufen konnte. Ich warte noch heute, ja. Ja, genau. Gut, okay, aber das ist ja heutzutage, wo alle androgyn sein wollen, da ist das sogar besser als Punk. Ja, Androgynität ist besser als Punk, sagst du. Und jetzt, heute ist eine Lücke frei geworden, David Bowie ist tot, also. Ja, ich habe mich schon angemeldet. Ja. Nee, ist voll okay, auf jeden Fall. Wir sind ja nicht bei Pegida hier. Mach doch mal siebter Lenkrad Ost. Genau. Ja, wir machen das jetzt mal. Einfach das nur ist wirklich erschreckend, aber man muss es laut hören. Aus Dokumentationsgründen. Ihr braucht Wollen und das des Jägen. Ihr braucht auf jeden Fall. Ihr braucht Wurst und Parlamente. Und ich brauch nur ein Maschinengewehr. Ich brauch nur ein Maschinengewehr. Alles ist sicher, alles ist sicher. Sicher und steril. Alles ist sicher, sicher und steril. Ihr braucht Bundesnähe und Sozialarbeiter. Ihr braucht Happy Metal. Ihr braucht lange Schwänze. Und ihr braucht geile Brüste. Und ich brauch nur ein Maschinengewehr. Ich brauch nur ein Maschinengewehr. Alles ist sicher, sicher und steril. Alles ist sicher, sicher und steril. Ihr braucht Unterhaltung und Küchensex. Und ihr braucht modische Frisuren. Ihr braucht Schild und Fernsehintrigen. Und ihr braucht Anti-Anti-Pickelpaste. Ich brauch nur ein Maschinengewehr. Ich brauch nur ein Maschinengewehr. Alles ist sicher, sicher und steril. Ja, siebter Längengrad Ost, eine Wahnsinns-Punkband aus dem Jahre 1999. Mit Tarek am Gesang. Ja. Und gerade eben kam zu Recht der Einwurf, das ist doch gecovert von Avaya. Und dem war dann wohl nicht so. Genau, es ist nämlich genau andersrum. Die Band Auweia mit meinem lieben Freund Ulla am Gesang, die hat das nicht gecovert, sondern das war so eine Art Reminiszenz, eine Hommage an die Band Siebter Lenkrad Ost, deren Aufnahmen hervorragend sind. Neu interpretiert, ja. Genau, richtig. Und deswegen haben wir gerade während des Songs festgestellt, dass wir gemeinsame Bekannte haben. Was für eine Überraschung als Punker, aber auch generationsübergreifend. Richtig, und Ulla, der war ja auch der Hauptdarsteller in Chaostage damals schon. Genau, der sich dann in dem Kies Aquarium genau, eine Geschichte, ertrinken, die so logisch ist, wie die Aufnahme von Siebter Lenkrad Ost gut ist. Das bleibt jetzt dem Zuschauer überlassen, ja. Aber Zuhörer. Ja, da muss man dazu sagen, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, der Tarek also ist ja Personen. Auch der ist ja Regisseur und hat ja auch den Film Chaostage gedreht. Das war dein Debütfilm, ne? Oder? Nee, war es nicht. Das war davor, war ja noch der andere. Willst du jetzt, beim letzten Mal haben wir schon die ganze Zeit mit den ollen Kamellen verschwendet. Reden wir lieber über Pogenproblemen noch ein bisschen. Ja, genau. Deren EP jetzt bald erscheint. Ja, wir haben auch immer so ein kleines Asseltrauma. Wir wünschten manchmal auch, dass unsere Aufnahmen so wären. Irgendwie, wir haben die jetzt schon relativ halt, wie du sagtest, hervorragend hinbekommen. Ja, klar, sie sind clean. Das klingt nicht nach verklebter Bierdose oder sowas. Also an Waschküche denke ich da nicht. Ja. Doch, an sauber und rein, ne? Genau. Ja. Per Woll und so. Ja, so abiturient. Das ist quasi so unsere Idee, dann hört man die vielleicht ein bisschen wenigstens irgendwie die Texte, ja. Aber wir kriegen das natürlich live auch nicht hin, auch wenn wir konstant irgendwie betrunken sind dann. Ne? Ist das so, dass ihr betrunken seid während des Konzerts oder ist das nur Masche schon wieder? Nee, es ist nur eine Masche, also wir sagen das jetzt eigentlich nur so, um die Hörer zu beeindrucken. Eigentlich füllen wir in die Bierflaschen immer nur Wasser, damit es halt gut aussieht. Ne? Es ist wahrscheinlich auch das Problem bei einer Band, die noch nicht so viele Leute kennen, dass ihr wahrscheinlich dann immer als Erste spielen müsst. Und dann ist es halt zeitlich auch schwierig, so betrunken zu sein, wie jetzt eine Band, die als Dritte spielen muss. Nach dem heutigen Tag wird jeder die Band Pogenproblem kennen. Jeder. Deren EP am 30. erscheint, richtig? Das ist richtig. Und zwar diesen Jahres im UFO. Auf jeden Fall, ja, in Bergschleppach spielen wir sogar manchmal als Letzter. Ja, weil in Bergschleppach gibt es ja nicht so eine heftige Punkszene. Obwohl, es gibt zum Beispiel also sogar einen Bauwagenplatz in Bergschleppach. Was auch mit Punkszene überhaupt nichts zu tun hat. Ja, und vielleicht spielen wir dann irgendwann auch da mal. Das ist vielleicht in Planung, aber vielleicht wissen wir das noch gar nicht. Aber ihr seht ja schon, der Tarek ist schon so ein Hamburger Fischverkäufer, ne? Der euch an Mann und Frau bringen will, ja. Ja, klar, also ich meine, du hast ja deine Hausaufgaben wieder mal nicht gemacht. Das ist ja wohl klar. Wir sind jetzt bei Minute 22, irgendwie muss die Scheißstunde herum. Meine Hausaufgabe war, dich hierher zu locken. Ja, aber ist doch gut, hat auch geklappt. Also ich bin jetzt auf jeden Fall schon Fan. Kann man das irgendwie, ihr müsstet irgendwie das über Spotify oder sowas machen. Nein, wir haben Bandcamp. Alles scheiße, ne? Ja, Bandcamp wird natürlich dann auch, also über Bandcamp wird das dann natürlich. Was ist Bandcamp? Das ist. Erklär's mal dem alten Mann hier. Weißt ich du, weiß was es. Ist, ja, klar weiß ich das. Das ist so. Oh, da chattet schon wieder einer rum. Ja, ja. Der, ah, das ist ein guter Hinweis, das ist ein Facebook-Stalker. Auf jeden Fall. Nee, das ist der Hoshi, das ist unser Online-Redakteur hier. Der Stammgast davon, also schöne Grüße. Ihr seid beim SPH Band-Contest knapp ausgeschieden. Hat eure Teilnahme euch trotzdem mehr Konzertbesucher beschert? Dürfen wir vielleicht erstmal die Bandcamp-Frage beantworten? Und dann kommt Ja, Bandcamp, ja, das ist so eine Website, über die man seine Musik selbst vertreiben kann, würde ich sagen. Ja, mehr gibt es dazu, glaube ich, gar nicht. Doch, da gibt es was dazu zu sagen. Ich finde die Seite sehr gut, aus dem Grund, weil dann automatisch alle MP3s, die man sich da runterlädt, auch richtig beschriftet sind. Und die Lieder dann nicht nur nicht heißen, sondern auch nicht so, wie sie wirklich wenn heißen. Wir dir einen Stick geben, ja. Genau, ja. Ja, aber das ist nur, weil der Rüdi halt der Radio-Hitler ist, der einfach immer alles ganz korrekt sortiert haben will und so. Das war früher schon immer so, wenn man vom Rüdi, der hat mir mal eine CD gebrannt, die hieß 1179 mal Punkrock. Allein schon, dass er wusste, wie viele Titel jetzt auf dieser CD waren. Ja, das Wahnsinn, ne? Das war aber eine große CD. Ja. Du, wieso, aber da, also nee, ich glaube, wieso waren das so viele? Ich weiß es nicht. Ist aber so, ja. Keine Ahnung. Vielleicht war es eine DVD. Wahrscheinlich, vielleicht auch eine DVD. Ja. Blu-ray. Ja. Gab's damals noch nicht. Ja, das stimmt. Jetzt im SWH Band Contest, du wolltest was dazu sagen, Marc? Ja, ich wollte da was zu sagen. Und zwar SWH Band Contest, sind wir knapp ausgeschieden. Was ist das, Sparkasse? Scheiß Proleten, keine Ahnung. Auf jeden Fall, SPH ist ein Bandcontest, der deutschlandweit. Spatzenhirn könnte das heißen. Ja, auf jeden Fall irgendwie sowas, kannst du dir ganz viel drauf zusammen. Sparkasse Homburg wahrscheinlich. Sparkasse Homburg. Ja. SPH ist ein Bandcontest, ganz Deutschland und Österreich, Schweiz haben die mittlerweile, glaube ich, auch. Großdeutsche Lösung. Großdeutsche Lösung. Und da sind wir halt bis zum Regionalfinale gekommen. Ne, Quatsch. Ne, Regionalfinale, Entschuldigung. Und da sind wir halt irgendwie so ausgeschieden, dass uns ein paar Erststimmen gefehlt haben. Wir haben 5 Leute vorher abgesagt, da war ich echt gut gelaunt an dem Abend. Und was mich am meisten gestört hat an diesem tollen Regionalfinale, ist, dass so eine Hardcore-Band weitergekommen ist vor uns und ich mag keine Hardcore-Bands und da war ich echt so. Warum magst du denn keine Hardcore-Bands? Warum mag ich denn keine Hardcore-Bands? Also, gute Frage, wie kann ich das erklären? Ich höre gerne Metal, so ist das nicht, aber so eine Hardcore-Band, die dann Backstage einen auf Obercool macht, finde ich schon mal derbe Scheiße. Und ich war Backstage, als die gespielt haben und ich wurde irgendwie immer aggressiver und ich war echt pissed. So eine halbe Stunde lang, wie die gespielt haben, und ich war echt froh, als sie aufgehört haben. Bei Hardcore-Bands, das ist ja eigentlich nur so ein T-Shirt-Bandnamen-Contest immer. Wenn die dann älter werden, dann sind sie alle bis unter den Hals voll tätowiert, aber trotzdem, die sind SPH, die sind Sparkasse Homburg, nämlich in Wirklichkeit, die ganzen Hardcore-Heinis. Hardcore is a bitch. Ja, also auf jeden Fall, das halt war quasi so der Beginn irgendwie. Wir hatten natürlich keine Auftritte und auch noch nichts Vorzeigbares und dann, die nehmen natürlich jeden und dann dachten wir uns, das beschert uns ein paar Konzerte, die wir nicht organisieren müssen, in Köln, in der glorreichen Großstadt, zu der wir immer hinpilgern mussten aus der Peripherie. Und ja, das hatte ich eigentlich... Kleinstadt-Boys mit Großstadterfahrung. Nee, das ist, also Bergschlabach ist ja auch eine Großstadt, ne? Also 110.000. Wir haben das ist wirklich eine Großstadt. Ein H&M. Also jetzt kann ja gar nichts mehr passieren. Homburg-Saar ist eine Kleinstadt, wo ich herkomme und das ist eine Mittelstadt, eine Kreisstadt und das ist auch, die hat auch ein H&M. Also ja, also Bergschlabach war auch echt spät, also richtig spät. Ne? Ja, auf jeden Fall. Es gibt einfach mehr indische Kinderhände als Großstädte. Insofern. Ja, das ist auf jeden Fall... Jetzt weiß man nicht, ob man lachen soll oder sich ärgern soll. Das ist schon sehr traurig. Auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir da irgendwie relativ weit gekommen sogar. Das war irgendwie überraschend. Ja, ich mag Hardcore-Bands. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass wir immer noch über den Band-Contest reden, ehrlich gesagt. Ja, ja, doch. Ich weiß nicht, Marc, hast du es schon gesagt mit dem mit der Jury? Die Jury, die so grandios bewertet hat, meinst du? Das ist doch ein Roman von John Grisham. Jury... Also, das ist wieder deine Jugend, Rüdi. Also diese Jury, also dieses Bewertungs... Oh, Georg, bring mir doch bitte ein Bier mit. Also ich kann nicht Georg ist am Kühlschrank. Nee. Also dieses Bewertungsverfahren war 50-50, 50% Jury und 50% Publikum. Und beim Publikum waren wir mindestens immer Zweiter. Und diese sagenhafte Jury, Marian, du bist der Allergeilste, muss ich ja eben mal sagen. Das reicht jetzt, wir müssen jetzt nicht mehr in den Bank. Genau, würde ich auch sagen. Also herzlichen Glückwunsch zum vorzeitigen Ausscheiden. Ja. So, jetzt bin ich nochmal dran. Scheiße. Mich würde nämlich nochmal was interessieren. Ja. Pogenproblem. Und zwar, was hört ihr denn eigentlich so privat für Musik? Weil man muss dazu sagen, was auch ein bisschen ihrer Jugend, und ich bin ja Fan von Pogenproblem, muss man, habe ich ja eben schon mal erwähnt, ist ein bisschen vielleicht ihrer Jugend geschuldet, die Band Pogenproblem, das sind Jungs, die noch Festivalbändchen am Arm tragen. Und insofern ist die Frage nach den Lieblingsbands durchaus berechtigt. Ja. Ja, ich meine, guck mal, was ich am Arm habe, ist auch nicht weniger peinlich. Insofern, also sagt mal, was sind eure momentan top aktuellen Lieblingsbands. Meine ist Adele mit Someone Like You. Soll ich gleich mal ein Schwebenkräuter rausholen, falls die falschen Namen fallen? Top aktuell, boah, ich habe überhaupt keine Ahnung, Alter. Jetzt mache ich keine Ahnung. Ja. Was heißt top aktuell? Gute Frage. Ja, gute Frage, schlechte Antwort. Momentan höre ich ziemlich gerne Schleimkörn, da habe ich zum Geburtstag eine Platte bekommen. Das ist aber sexistisch, weißt du, ne? Ach Mathilde, mach doch mal die Beine breit. Ja, das klicke ich immer weg. Skippen heißt das. Skippen. Sind doch nicht so up-to-date, Pogenproblem. Nee, eigentlich gar nicht. Also ich jedenfalls nicht, glaube ich. Der Hoshi schreibt gerade, ihr wart bei NRW TV. Lass uns doch mal einmal die Lieblingsbands abfrüchtigen. So, Hoshi, ja. Mach mal langsam. Ja, okay? Mach mal doch extra, dass ich immer so unterbrecht wie so ein cooles 1Live-Gespräch, wo sich immer die beiden Moderatoren bewegen. Ich hau hier gleich noch einen Jingle dazwischen. Zwischendurch. Wir haben noch nie zusammen moderiert. Ja, das ist auch schön für euch wahrscheinlich. Ja. Cool. In der normalen Sendung ist es auch so. Aber ihr harmoniert. Ihr harmoniert sehr. Wir haben auch viel zusammen durchgemacht. Ist wirklich so. Ja, das stimmt, ja. Ja. Aktuelle Lieblingsbands, boah, das ist echt schwierig. Also momentan höre ich wahrscheinlich sehr viel Kackschlacht und so ein bisschen irgendwie meine All-Time-Band ist natürlich Green Day, hat uns alle, glaube ich, so ein bisschen sozialisiert. Nein, Green Day ist cool, weil Green Day ist auch schon wieder oldschool. Gibt's die eigentlich noch, Green Day? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Billy Talent war mal so meine All-Time-Lieblingsband. Ja. Jetzt, das, da wärst du lieber bei Green Day geblieben. Da muss man, ja, da muss man sagen, ne? Du warst damals wahrscheinlich 14 Jahre alt, ne? Ja, ja, ja. Ja. Wahrscheinlich noch jünger. Noch jünger. Ja, aber das ist doch interessant, weil wenn er 20 ist oder 21, was, warum wird man jetzt, wenn man 14 ist, halt, ich sag mal, wenn ich jetzt 14 wäre, ihr seid jetzt nicht mehr 14, aber dann würde ich mich fragen, warum werde ich jetzt Punker, weil wenn ich was progre, ich sag mal, ich hasse meine Eltern, ich hasse die Schule, ich hasse so. Der Gestaltbach. Und nee, genau, aber so die Grundmotive sind die gleichen, aber irgendwie braucht man ja so den musikalischen Taktgeber und ja, oder der halt frage ich mich halt, wer das ist. Deswegen ist es wirklich ernsthaft. Ja, also bei uns war als damals, denke ich, Green Day einfach so groß, dass es so flächendeckend irgendwie alle so ein bisschen hingebracht hat. Danach so weitere Punkbands, das war wahrscheinlich so eine Gemengelage, wo man so durchgehört hat. Ich weiß noch, dass ich Nevermind immer gemacht habe. Und, aber meinen kenne ich überhaupt nicht. Ich glaube, die haben auch echt nur ein Lied irgendwie. Also da denke ich sofort wieder an Nirvana. Ja, ja. Und Nirvana ist was ganz Furchtbares. Da denke ich nur wieder an Mädchen mit Docs, mit roten Schnürsenkeln drin, die in ihr Aufgabenbuch schreiben, I hate myself and want to die. Ja, das ist 90 sind zurück, also das ist heute auch die Realität. Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch Kurt Mädchen Kurt Cobain kennt. War schon tot, als er auf die Welt gekommen ist, war Kurt Cobain schon tot. Ja, das stimmt. War du glücklicher. Ich muss auch sagen, von wegen Band, also bei mir hat es eigentlich ganz, ganz am Anfang angefangen mit den Ärzten und dann hat mir mein Bruder irgendwann Musik von Kotzreiz gezeigt. Kotzreiz geht auch in. Auch ich finde, wir sollten ein Lied von Green Day hören. Die mit C. Nee, bitte. Nee. Do you have the time to listen to me whine? Ich kann das auch singen. Das war, bei uns war ja damals solche American Idiot so. Wir kannten ja diese alten Sachen dann erst viel später. Das war ja gar nicht. Also das war aber wirklich so, als wir 11 waren, glaube ich, oder so. Oder wie alt 2004? Ihr habt ja wahrscheinlich nicht mal MTV mitgekriegt, oder? Doch, klar. Ja, aber MTV dann so mit Jersey Shore und sowas und nicht MTV Jersey mit Shore, mit Ray Cooks und sowas. Ich hab gar keinen Bock, jetzt hier so einen auf Rentner zu machen, weil ich bin auch in der Blüte meiner Manneskraft. Ja? Nee, also der Hirsch hat wirklich eine gute Frage. Ne? Er war bei NRW-TV. Ich habe gedacht, ihr hättet überhaupt keine Mikrofonerfahrung so im Studio, aber ihr wartet schon beim Fernsehen. Aber ich wollte doch noch meine Lieblingsband sagen. Aber wart, habt ihr falsch geschrieben. Sag doch deine Lieblingsband. Darf ich eben noch meine Lieblingsband sagen? Ja, genau. Marc, der Schlagzeuger kam zu kurz. Okay, ich fange von vorne an. Mich zum Rock haben mich die Killerpilze gebracht. Ist mir heute ziemlich peinlich, ehrlich gesagt. Und jetzt liebe ich über alles die Broilers zum Beispiel. Ganz schwierige Band, weil die Broilers. Ja. Ich habe jetzt Spotify für mich entdeckt, ja, das Bandcamp der normalen Menschen. Und habe ich mir jetzt gerade mal die Broilers runtergeladen, unter anderem, neben Adele, die ich den ganzen Tag höre. Natürlich. Und die Broilers. Weil Adele ist doch gar nicht auf den Streamingdiensten mit dem neuen Album, Adele, oder? Ja, ich höre auch nur Someone Like You. Ja. Und. Die Broilers, das aktuelle Album, also ich habe erstmal die Muertes, Dias, blablabla. Santa Muerte, das finde ich ist noch eine ganz okay Platte. Ja. Und diese aktuelle Platte, das ist Schlager halt. Ich hol dich da raus und so. Ich habe gedacht, ich gehe am Schlager. Dem kann ich zustimmen, Das ist Schlager. Ja, so ein paar Lieder. So genau paar wie Bushido Lieder. Zum Beispiel. Ja, Bushido, nee. Auf jeden Fall die Broilers. Ich komme auch direkt nacheinander im Alphabet. So ein paar Lieder sind schon irgendwie ein bisschen hart Mainstream und Chart orientiert, aber ansonsten finde ich, die haben noch was. Ja, sonst hätten sie ja auch keinen Erfolg, wenn sie nicht Mainstream und Chart sind. Das ist mal richtig. Sind, ne? Und zu meinen weiteren Lieblingsbands, ich liebe Volbeat über alles. Das ist auch eine sehr geile Band, habe ich schon einmal live in Köln gesehen. Und aktuell Schmutzki. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Alle hassen mich jetzt hier dafür, aber ich finde Schmutzki geil. Kennt ihr die? Schmutzki habe ich noch nie gehört. Aber ich will noch eine Sache über die Broilers sagen, bitte. Weil man muss auf jeden Fall eine Lanze für die Broilers brechen, weil die könnten noch viel größeren kommerziellen Erfolg haben, wenn sie sich nicht so klar und offensiv gegen Nazis aussprechen würden, auch auf ihren Konzerten. Dann könnten sie nämlich so wie so Scheißbands wie... Ich will es gar nicht aussprechen. Ja, es gibt gleich einen Schwedenkräuter. Genau. Nee, gar nicht. Aber so einen Erfolg könnten sie nämlich auch haben, so wie irgendwelche kommerziellen Bands. Und deswegen, die sind immer noch Jungs von uns. Nicht so geil wie die Troopers, aber trotzdem gut. Die Troopers, wo je. Ja, das hast du recht. Ja, NRW-TV am besten sagt direkt wieder unser. Ja. Und ich habe NoFX vergessen, Entschuldigung. NRW-TV, und zwar sind wir da reingekommen über einen Kollegen von mir. Der hat uns einfach mal vorgeschlagen und dann durften wir da hin ein paar Monate später und dann haben wir da zwei Lieder getrellert. Der ist nämlich Kameramann da. Ja, genau, der ist Kameramann, Praktikant, Kameramann. Genau. Und dann haben wir da zwei Lieder gespielt, durften ein bisschen reden. Zwei Lieder am Stück? Was ist das für ein Sender? Ist das sowas wie Köln-TV? Das ist dann 25 Minuten bei der Band Pogenproblem. NRW-TV ist ein Regionalsender, der in Düsseldorf ist. Ich will gar keine Werbung für die machen. Nee. Das war auf jeden Fall eine Sendung, die eine halbe Stunde ging. Wir durften zwei Lieder spielen und dann ein bisschen reden mit dem sehr gut vorbereiteten Moderator. Der war wirklich gut vorbereitet. Im Gegensatz zu dem Moderator hier. Hallo, ich habe den Kühlschrank voll Bier. Hallo? Das stimmt, das ist wichtig. Der so einer, der hat so selbst gedrehte Zigaretten und hat sie in so einen Lederbeutel, hat er seinen Tabak reingesteckt. Am Arsch die Räuber, das ist ein ganz normaler, wie es verkauft wird. Ja klar, aber die Leute sehen ja nicht, was ich los ist. Ich habe keinen Lederbeutel. Radio. Ich sehe den Lederbeutel klar und deutlich. An meiner Franzenlederjacke habe ich den festgebunden, hier mit dem Feuerzeug dran und so. Ne? Mit deinen Sporenstiefeln. Ja, genau. Aber sagen wir, wie es ist. Also wir waren jetzt bei der WTV, klingt schön und gut, aber im Endeffekt hat es uns einen Scheiß gebracht. Das ist schön. Wir sind jetzt auf YouTube, sind tolle Videos von uns. Aber im Endeffekt hat es uns einen Scheiß gebracht. Es war nur für einen privaten Spaß wahrscheinlich. Ja, aber das ist doch was. Was hat euch was gebracht? Die Frage ist ja, als Punkband, was wollt ihr denn? Weil wenn ihr jetzt sagt, zum Beispiel Green Day als eine Band, die euch inspiriert hat. Ich weiß, ihr habt jetzt unterschiedliche Musikgeschmäcker, was ja auch gut ist. Ihr seid ja Punker. Aber was wollt ihr denn überhaupt erreichen? Oder was wäre denn, es hat uns was gebracht als Band? Ja, das ist halt die große Frage. Ich glaube, da haben wir auch alle verschiedene Motive. Ja. Die da wären? Ja, ich frage mich gerade, was mein Motiv ist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, mir ist langweilig einfach immer so. Völlig berechtigtes Motiv. Ja, macht halt Spaß, ne? Also. Motiv vom Punk zu sein, oder was? Nö, generell Punk zu machen. Also ich finde die Musik ziemlich geil und ja. Ja, wir heißen ja nicht umsonst Pogenproblem, weil Pogo irgendwie so ein bisschen unsere Droge ist, irgendwie so ein bisschen. Also dieser hedonistische Aspekt ist noch ganz, ganz wichtig, denke ich, dass man einfach, um ein bisschen rauszukommen, ein bisschen moscht und ein bisschen, wenn man dazu beitragen kann, dass dann so ein paar Leute so einen Spaß haben, ist doch ganz schön eigentlich. Vor allen Dingen ist es doch saugeil. Ich meine, ihr seid vier Leute, der eine, der muss ja gerade studieren. Und ihr veröffentlicht jetzt eure EP. Das Tolle ist ja, Leute ganz unterschiedlicher Couleur können zusammen etwas herstellen mit den einfachsten Mitteln. Und das ist egal, das geht ohne Internet, mit Internet, heute, gestern oder morgen. Und das ist auf jeden Fall was, der Mechanismus, der funktioniert ja jetzt überall, aber das ist was Punk auf jeden Fall maßgeblich geprägt hat. Und das macht euch auf jeden Fall zu echten Punk an, in meinen Augen. Das ist sehr nett. Aber was ich noch zu Punk sagen wollte, also warum ich gerne Punk mache, ehrlich gesagt, auch in der Band, man kann in der Probe unglaublich viel Bier trinken, das finde ich schon mal richtig geil. Und die Leute, das ist irgendwie ein Phänomen, weil wenn wir ein Konzert spielen, dann gehen die Leute immer unglaublich ab. Das, egal, wenn ein ruhiger Part kommt, auf einmal, wir drehen uns um und alle setzen sich auf einmal hin. Ne? Sowas zum Beispiel, das ist unglaublich geil. Deswegen macht das auch so unglaublich Spaß mit der Band. Ihr dreht euch um. Nein, das war jetzt nur so. Jetzt Richtung Publikum oder an die Wand? Angenommen, ich bin ja der Schlagzeuger, angenommen, ich wäre jetzt Gitarrist. Ich könnte, wenn wir einen ruhigen Part spielen, ich drehe mich gerade mal um und schwupp sitzen die Leute. Wie, einfach ihr dreht so euch um, du drehst dich also zur Wand, zum Schlagzeuger hin? Gut, dann halt so, wenn ich mich zur Wand drehe. Oder zum Publikum hin. Wenn ich mich zur Wand drehen würde, jetzt zum Beispiel vom Schlagzeug aus, und ich würde mich zwei Sekunden später wieder zum Publikum drehen, dann sitzen die auf einmal alle, weil die einfach unglaublich viel Spaß daran haben, bei uns ein Konzert zu gucken und abzugehen. Der Rüdi, der das fragt das. Das ist auch für mich unglaublich viel Punk. Der Rüdi, der fragt das. Also ich hoffe, dass er es deswegen fragt, weil man nämlich so in der Historie der 1 Million Punk-Konzerte, die wir auf jeden Fall beide schon gesehen haben, da muss man sagen, es gibt auf jeden Fall nichts, was es nicht gibt. Irgendwelche Bands, die sich weigern, auf der Bühne zu spielen, sondern nur ebenerdig mit dem Publikum zu spielen, und dann eine Band, die sich weigert, die nur dem Publikum den Rücken, irgendwelche Straight Edge, Hardcore, was weiß ich was. Und deswegen, ihr hättet ja auch eine Band sein können, die immer mit dem Rücken zum Publikum spielt. Ja, es gibt so Bands, die dann, weil sie immer angespuckt werden vom Publikum. Ja, das akzeptieren wir auch so. Ja. Ja. Hast du eigentlich auch mal in einer Band gespielt, Rüdi? Ja, aber wir wollten ja nicht alte Kamellen auspacken, oder? Ja, aber du machst doch die ganze Zeit. Der Rüdi hat nämlich mal in einer Band gespielt, die heißt Alkohol und Socken. Und genauso scheiß Name wie Pogenproblem. Genau, aber ne? sollten wir nicht jetzt auch mal noch, weil jetzt haben wir von uns allen ja, das stimmt. Ein Lied gehört, jetzt hören wir auch mal ein Lied von Alkohol und Socken. Nee, doch, du kommst nicht drumherum. Doch. Ey, Rüdi, heute ist Bandhistorie, mach wollen's Alkohol alle und hören, Socken los. Auf jeden Fall. Alle, okay, alle. Okay, Alkohol. Du hast nur die Wahl, dass ich es singe oder wir es hören. Ja, wir können ja nochmal einen Jingle versuchen. warte mal, was gibt's aber denn da? Aber mach bitte nicht die APPD, sondern irgendwas anderes. Ja. Der Frieder geht jetzt gerade pinkeln, wollte ich nur sagen. Nur, dass ich und der Marc auch, jetzt nicht, dass sich alle wundern, ob wir jetzt die Band auflösen gerade. Die gehen jetzt nur auf Toilette zusammen. Ich mach dann am besten eigentlich... Ich mach dann auch, ihr hört jetzt gar nicht zu, oder was? Das ist echt ein Wahnsinn. Ja, ja, ich mach dann am besten mach ich dann ein Lied. Das ist dann auch eine Aufnahme, sozusagen auch eine Proberaumaufnahme, oder? Sind ja ganz schön viele Tracks, die ihr da gemacht habt. Eine richtige Studioaufnahme. Ist wahrscheinlich kein Unterschied, oder? Das ist total respektlos von den kleinen Punkern hier. Jetzt hätte ich auf jeden Fall absolut nur noch gedisst. Ja, die lehnen sich jetzt ein bisschen auf gerade. Ich habe die Lieder schon seit 100 Jahren immer gehört. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, du hörst sie jeden Tag, glaube ich, zum Einschlafen. Nee. Also, okay, spielen wir das mal. Pfeffersäcke heißt es. Moment, ich muss das Mikro runter machen. Fades aus. Mit ja. Fade-out, ganz ja, geil. Ja, nee, wir haben nicht gewusst, wie wir das Lied aufhören sollen. Außerdem ist die Platte total super scheiß überproduziert, weil der Typ, der es uns abgemischt hat, hat überhaupt keine Ahnung von Punkrock gehabt. Jetzt hör mal auf, tief zu stapeln, dein Leben ist schon mies genug. Der hat keine Ahnung von Punkrock. Ja, und es war, der hat uns total so reingeredet. Nee, er hat voll die Ahnung, ein Mischpult irgendwie, das braucht so viel Strom wie eine Kleinstadt und überhaupt, ne, und ich wollte eben noch was wahnsinnig Geniales sagen, aber jetzt habe ich es echt wieder vergessen. Das hatte auch auf jeden Fall mit der Band Pogenproblem zu tun. Ja. Aber... Ja, wir können auch sagen, dass wir, also wir können auch vielleicht gleich mal was von den Spielen. Unterstart, spiel mit uns am 30. und Fucking Angry, die laufen ja sowieso öfter. Fucking Angry, da mache ich auch bald eine Sendung mit denen, ne? Wenn man angry, mal gemeint. Fucking Angry, ja. Oder fucking Genderstern, Angry. Ja, aber an dem Punkt ist es ja kein Genderstar, das ist ja so ein Zensierungsstern. Ja, genau, weil es ja, ein Genderstar überhaupt. Ja, das oh ist Gott, bei, das bei, weißt du nicht? Doch, das ist wenn dann innen, da kommt immer so ein Sternchen. Ist genau. Egal. Nee, wie, das muss man jetzt mal erklären, weil früher war es ja, das war nämlich immer ganz kompliziert, wenn man das falsch gemacht hat. Mensch, Mann und so, da, ist das sowas oder was? Es ist, wenn du schreibst, wenn ich jetzt zum Beispiel schreiben früher würde. Früher war das innen hier, groß. Ich bin ja hier am Radio, ich brauche ja nicht schreiben, ich kann ja reden. Also da sagt man natürlich Hörerinnen und Hörer. Oder Hörer und Hörerin, ne? Aber wenn ich das jetzt schreiben würde, ist aber ein ganz Unterschied, korrekt, ob man das eine oder das andere sagt. Ist scheißegal. Das hat nur eine Höflichkeitsform, ist das. Aber Herrschaftssprache. Wenn ich das jetzt schreiben würde und würde politisch korrekt sein, irgendwie up to date, dann hätte ich dann so ein Sternchen drin, wo dann innen kommt. Wie Sternchen, so ein Sternchen, wie es so auf der Tastatur gibt. Ja, genau, wie es auf der Tastatur gibt. Ja, so ein, ja, weil ein großes I lässt also kein Judenstern oder sowas, sondern normaler Stern. Ein großes I lässt halt keinen Platz für Leute, die sich weder männlich noch weiblich fühlen. Hm. Ah, da ist das Problem. Genau, genau. Ja. Genau. Das ist das Ding. Also, und früher, weil es gab ja eine Zeit lang dann das die Großschreibe. Genau, und dann da gab es aber Platz. Dann den Unterstrich. Ja, der Unterstrich ist ja quasi so eine Lücke, also so ein, wie so, da ist das so zwei Fronten mäßig, weißt du? Und dann ist das wie so in so einer Gasse, so in der Mitte irgendwie auf dem Boden. Ja. Das ist ja auch nicht schön und deswegen ist der Genderstar auf jeden Fall am fairsten und am schönsten. Das Gute an uns, dem antifaschistischen Widerstand, finde ich, ist, dass wir uns nicht in Nebenkriegsschauplätzen verzetteln. Ja, das machen aber auch nur Leute, die sowas studieren. Ne? Also unser Eins muss ich ja immer wieder fragen, wie schreibt man Zeit? Mit ich D oder Gott mit sei Dank D? Keine oder Tour. Oder zum Beispiel Wart, was der Hoshi sich fragen sollte. Ja, oder ja. Wart schreibt man mit D oder mit T? Ihr Wart, ja, mit T. Mit T. Ihr Wart gibt's ja gar nicht, ihr Wart. Mit D. Ja. Ich kann war, nicht schreiben. Ihr Wart. Ja. Hey, genau, ihr sagt ja, dass Unterstadt auch mal hier waren, ja. Hoshi, wie schreibt man Bart? Genau. Und das ist halt auch der Grund, warum irgendwie, ich glaube, daher bin ich auf diese Pogo-Radio überhaupt erst gekommen, weil die Guten von Unterstadt, das sag ich doch. Ne, hier waren, ja. Und wir kennen die, fragt der Hoshi. Ja, daher kennt ihr die nicht, sondern habt ihr schon vorher gekannt. Genau, die, was denn? Schade, dass der Georg nicht zuhört, weil Hershey wäre jetzt lustig gewesen. Was hast du gesagt? Auf jeden ist Fall. Egal. Ich dachte, er ist Georg. Die kommen halt auch aus dem Kaff irgendwie, so, also auch aus der Peripherie, so, und daher kennen wir die, oder? Also auch Bergisch Gladbach und Rest Frieda. Seid ihr eigentlich alle auf der Waldorfschule gewesen oder warum redet ihr so eine Scheiße die ganze Zeit? Ah, jetzt kommt's. Nee, nur ich. Nee, du warst echt auf der Waldorfschule? Nö. Nee. Aber wir kennen ganz viele Waldorf. Wir haben sogar ein Lied, das ist nicht auf der EP, weil es viel zu kompliziert wäre, das aufzunehmen wahrscheinlich, weil da so voll viele verschiedene Parts drin sind. Das weil heißt, ihr das tanzt wahrscheinlich, das Lied, das genau, sieht man schlecht heißt, auf dem... Das heißt Steiner Kids or Stoner Kids, ja. Ha. Das ist sehr schön, ja. Nein, darüber Titel könnt ihr schon nicht. Ein bisschen nachdenken. Und in der Zeit lag der Frieda noch was zu Unterstadt. Ah, Steiner Torsteiner. Nee, falsch. Wie der Rudolf Steiner, ne? Ja, richtig, ja. Ey, ich hab ein Bier gewonnen. Ah, Rudolf Steiner von der von Dings, von der Waldorfschule. Mhm. Genau, Anthroposophen, Kacke. Ja, genau, aber vielleicht sind die ja verwandt, der und der Thorsteiner. Vielleicht. Das könnte ja sein, nicht. Aber der einen schreibt man ja mit R und den anderen mit R, mit R. Nee, aber nochmal zu Unterscheid, wie wir die kennengelernt haben. Die, witzigerweise hab ich hab die Erzieherausbildung gemacht. Oh Gott. Und Erzieherinnenausbildung, Entschuldigung. Und Genderstar. Der Sänger von Unterstadt war in der Stufe unter mir. Und darüber habe ich die kennengelernt. Aha. Ja. Voll die krasse Punker-Geschichte. Ja, aber echt, ey. Ja, wir haben bei der Erzieherausbildung, als wir den Genderstar, wir ein neues Formular gebraucht haben, weil wir den Genderstar vergessen hatten, da haben ich und der Dingsbums, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe, uns kennengelernt. Mhm. Ja, hört ihr eigentlich auch Deutschpunk? Achso, das hast du ja vorhin schon gesagt, kurz einfach. Ja. Du ja, zum Beispiel Kackschlacht. Nicht. Kackschlacht mag ich gerne. Kackschlacht zum Beispiel, das habe ich noch nie gehört. Sehr gute Band. Sollen wir mal ein Lied hören von Kackschlacht? Können wir machen, ja. Ja, gerne. Kackschlacht Frage, welches? Band. Was wollen wir denn hören? Komm aus Hannover. Habe ich mir auch auf Bandcamp runtergeladen. Ja. Ich dachte, da kommen die Chaos-Tage. Das ist möglich. Gibt es Bandcamp eigentlich machen? Auch eine App? Ich will alles nur noch per App. Ja, es gibt, glaube ich, eine, ja. Wir könnten, was sollen wir denn machen? Hast du einen Plan? Mhm. Also hier Ausschlag vielleicht. Ausschlag? Ja. Irgendwas Kurzes, Dynamisches. Ja, das ist kurz. Dann will ich mir auch noch ein Lied wünschen, Deutschpunk-Lied von meiner Lieblings-Deutschpunk-Band danach. Mhm. Aber wir müssen jetzt mal, ich bin ja hier. Um das Ganze hier, das Interview ein bisschen zu führen. Das merkt man. Ja, klar, das merkt man aber. Du hast hier überhaupt nichts mehr zu melden. Du kannst nur noch die Lieder-Datenbank durchsuchen. Ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, ne? Und zwar, der Tarek ist ja noch hier. Jetzt mach erstmal Kackschlacht. Ich dachte, du bist auch Moderator hier. Kackschlacht, 1, 2, 3, 4. Der Tarek ist ja hier, weil er gerade einen Film abgedreht hat. 1, 2, 3, 4. Ich muss hier erstmal. Sortier das alles. Ich muss erstmal hier sortieren. Sag mal, was habe ich nur für eine Sortierung? Nee, der Tarek ist heute nur Moderator. Der Tarek erzählt gar nichts von seinen Heldentaten heute. Der Tarek ist nämlich ein erfolgreicher Regisseur, der gerade einen erfolgreichen Film abgedreht hat, der noch erfolgreich wird. Genau, und damit wäre alles gesagt. Kackschlacht. 1, 2, 3, 4. Okay. Start ist ein Predigt, doch die Menschen sind banal. Entweder ist seine Fresse, dass du mal Pisse schreibst, sie kriegen Kinder. Sie bauen Häuser, sind Proleten und Duftmäuser. Und in der Überzahl. Doch die Menschen sind banal, ätzend als seine Fresse. Wenn du mal Pisse schreibst, sie kriegen Kinder. Die bauen Häuser, sind Proleten und Duftmäuser. Und in der Überzahl. Ja, Kackschlacht. Ich würde mir jetzt auch gerne noch ein Lied wünschen, bitte. Ja. Und zwar Alles ist grau von Chaos Z. Ja, das ist wahrscheinlich wieder so ein 5-Minuten-Lied. Nee, das geht anderthalb Minuten oder so. Voll scheiße, so Bands, die 5-Minuten-Lieder machen. Ja, voll grunge. Lächerlich. Ja. Also, das ist, ich habe gedacht, mit David Bowie wäre die Scheiße endlich vorbei. Und dann kommen halt Pogenprobleme. Mhm. Ja. 90er, Alter, das sind 70er. Nee. Das ist einfach ein 70 bis, der kann Diskografie 70 bis 2015. So albtraummäßig. Was willst du hören? Von Alles ist grau. Alles ist grau. Die haben aber schon bessere Lieder gemacht, ne? Zum Beispiel Goldvieh oder zum Beispiel mach Abmarsch. Rationalmensch. Mach Rationalmensch. Oder Zwang. Hm? Oder Chaos. Alles ist grau. Ich glaube, das haben sie dann auch mit Fliehende Stürme dann anschließend auch. Nein, Alles ist grau ist die erste EP, Alter. Auf jeden Fall. Alles ist grau an. Ist von Underground Hits 1. Ne? Machst du bitte Alles ist grau ziemlich an? Underground, ja, mach ich, und, ja. Damit ist gut? Ja. Okay, auf die Plätze, fertig. Ich wollte ja eigentlich so eine Talksendung machen eigentlich. Ja, ist ne? doch egal, aber wir haben doch noch 10 Minuten. Okay, machen wir halt. Danach reden wir nur noch über Pogenprobleme. Nur noch. Ja, habt ihr das gekannt jetzt hier? Ich frage jetzt mal die Leute vom Pogenproblem. Leider nein. Abmarsch. Nein. Eine Band aus den 80ern. Nee, die Band heißt nicht Abmarsch, sondern die Band heißt Chaos Z. Chaos Z. Hast du die gekannt? Ich bin ja froh. Was? Also hast du die gekannt? Wenn natürlich habe ich die gekannt. Also sind sie nicht aus Stuttgart, sondern aus Karlsruhe? Nee, aus Stuttgart. Wollen wir wetten, dass sie aus Karlsruhe sind? Oder ja, da können wir wetten. Um was wetten wir? Um Kasten Bier. Okay. Ja. Boah. Direkt so googeln oder was? Ja. Nee, brauchen wir nicht googeln, das weiß ich einfach. Ja, toll. Ja. Das ist doch das Prinzip der Meinungsverschiedenheit. Okay, dann hast du gewonnen, Rüdi, wenn du es wirklich weißt. Ja, dann. Hoshi, das wäre doch, wenn du nicht schon eingeschlafen bist oder an dir rumspielst gleichzeitig, dann wäre doch das jetzt eine Frage für unseren Mann im Netz. Geht woher kommt die Band Chaos Z respektive Fliehende Stürme? Weil es ja derselbe. Aus Sturgab. Es waren nämlich früher zwei Brüder, Chaos Z. Und einer der Brüder ist gestorben. Und dann hat der zweite Bruder die Band umbenannt, und zwar in Fliehende Stürme, die dann aber so ein bisschen, die eigentlich nur noch traurige Lieder singt, weil... Die kennen wir. Der Bruder ist tot. Mhm. Der ist derselbe Typ, der da singt. Okay. Hoshi, bitte, hilf uns aus der Patsche, ich brauche diesen Kasten Bier. Ich meine, bei Rüdi gibt es ja nur eine Palette Karlskrone, das weiß ich schon. Kasten Bier, das kenne ich überhaupt nicht. Ja, das gibt dann halt so 4 Euro Little Bier, aber gut, ich meine, ich nehme, was ich kriegen kann. Ja. Aber Hoshi, der Hoshi ist ausgestinkt. Ja, ah, Scheiße. Yeah. Scheiße, ein Kasten Bier. Yeah, yeah, yeah. Würde ich nie kriegen, ne? Genauso wie meine. Verdammt, ich hätte unterm Tisch im Hoshi noch schnell eine Nachricht schreiben sollen. Wie meine 5 Gramm. Um ihn bestechen. Wie meine 5 Gramm Haschisch, auf die ich jetzt noch warte, ne? Also. Jo, was Haschisch? Ja, ja. Ich weiß überhaupt nicht. Bist du beim IS oder was? Ja. Marokkanische, ja. Schuhsohle. Ich würde mal sagen, die Sendung ist bald vorüber. Ja, aber ja, bald erst. Wir haben noch lange 5 Minuten. Das ist noch ein ganzes Pogentrupp-Lied. Ja, vielleicht auch nur ein halbes. Ja. Ja. Das ist es ja. Ja. Also, wie sieht's aus bei euch? Ja, wir... Bist nervös, Rüdi. Ja, ich bin nervös, ja. Ja, wie gesagt, wir... Die Erdnüsse sind gleich alle. Wie geht's denn weiter, wenn die EP veröffentlicht wird? Das ist die große Frage. Wir müssen vielleicht irgendwelche Gigs organisieren. Vermute ich. Ich gebe euch mal einen Tipp als alter Mann, ne? Ja. Ihr dürft euch nie gegenseitig die Frau ausspannen, weil es gibt Ärger in der Band. Ist das so? Mhm. Okay, schade. Oder einen Typ ausspannen, ne? Müssen wir hier. Das weiß man ja nicht. Ja. Da muss man im Zweifel sogar in eine andere Stadt ziehen. Oder uns gegenseitig ausspannen. Ja, ja, genau. Könnte dann von Bergstab auch nach Köln ziehen als Lösung oder so. Gibt es bei euch irgendwie so einer, der so die Fäden in der Hand hat, der so sozusagen die Texte schreibt, die Melodie macht und die anderen machen nur so mit? Das ist alles sehr aufgeteilt. Also wir können ja gleich zum Abschluss gleich Flucht hören, dass das zum Beispiel... Aber du bist ja der Sänger, ne? Ja, genau. Also bist du eigentlich der Anführer? Das ist aber Zufall. Bist du der Anführer so? Das würde ich nicht so sagen. Also ich schreibe halt die Texte irgendwie... Und die anderen müssen das halt mitmachen. Nee, das stimmt nicht. Der Frieder schreibt auch manchmal Texte. Und der Frieder ist quasi der Gitarrenschöpfer, weil ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich bin also der Lausig, ja. Der Lauritz, den man eigentlich als Punker Lausig nennen sollte, das ist vielleicht der stille Anführer. Ja, weil der ist das Gehirn der Band, der studiert. Der ist genau, der ist richtig... Ja. Was macht ihr denn eigentlich so mit eurem Leben, wenn ihr nicht gerade Punkband seid? Was habt ihr denn so für Berufe? Oder seid ihr nur Punks? Nee, also ich studiere tatsächlich auch, ja. Und zwar? Das muss ist keine Schande, das ist, nee, das ist wirklich so voll okay. Ja, wir studieren eigentlich alle BWL, glaube ich. Nee, sag mal, ich habe auch einen normalen Beruf. Ich habe auch einen normalen Beruf. Was ist dein normaler Beruf? Na, ich bin Filmregisseur und Produzent halt. Einfach nur for the fame, for the bitches, for the money. Ich studiere... Sozialwissenschaften und Geschichte. Ah, siehst du denn, wer seine Geschichte nicht kennt, der ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Oder so wird halt Lehrer irgendwann mal. Genau. Ja. Aber du wirst so ein netter Lehrer. Hm. Ich bin Veranstaltungstechniker oder werde es noch. Ganz das habe ich mir wirklich gedacht. So, Industrial Light and Magic. So, Leute, muss sich gut halten, ne? Ja, genau, da kann man später die PA günstig leihen. Ja, genau. Ich studiere Erziehungswissenschaften und Musikvermittlung. Musikvermittlung, das ist interessant. Erziehungswissenschaften, das ist so wie Polizist oder Lehrer werden, ne? Das ist ja schon klar. Warum? Aber weil Erzieher, also ich meine, weil du bist ja letzten Endes auch ein Büttel des Sozialstaates oder des Staates, der quasi die sozialen Kompetenzen, die so eine Gruppe wie eine Familie haben müsste oder ein Freundeskreis, der die als Beruf übernimmt und damit die Defizite der Gesellschaft auffängt und sich dafür bezahlen lässt. Das ist eigentlich nicht okay. Aber Punker fangen doch auch die Defizite der Gesellschaft auf und sie lassen sich nicht unbedingt dafür bezahlen. Das heißt, im Grunde ist es irgendwie dasselbe. Ja, aber Punk folgt ja keinen konventionellen Regeln. Na gut, das ist nochmal Stoff für eine andere Sendung. Also ich wollte sagen, darüber kann man auf jeden Fall diskutieren. Ja. Genau, aber es ist trotzdem so, also da kann ich nur meinen alten Freund Moses zitieren. Punk ist Sabotage, Verarsche oder sei es einfach nicht mitmachen. Aber wenn du dagegen bist, dann kriegst du das zurück von der Gesellschaft auf die eine oder andere Art und Weise. Da fällt mir ein, der wollte auch noch in die Sendung kommen, ne? Du hast mir geschrieben, der war da. Ja, nee. Moses war da, ich weiß Bescheid. Das hast du geschrieben. Moses war da, ich weiß Bescheid. Er war da in Köln. Ja, genau, der war bei mir als Komparse. Als Bulle verkleidet. Ja, genau. Ja. So, das war wieder Pogoradio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 13.1. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich bei der Band Pogenproblem und beim Tarek. Pogenproblem. Und jetzt. Tarek. Pogenproblem. Da steht's. Problem. Genau. Das erste Mal sagt er es richtig. Nee, Problem heißt die Band. Nee, nein, Pogendroblem. Pogendroblem. Ja. Nee. Das ist umgedreht, doch. Herr Ofrüdi, Pogendroblem. Ach. Schwarz auf weiß. Ah, okay. Alles klar. Aber habe ich das denn falsch geschrieben oder habt ihr das jetzt? Nee, das ist schon richtig. Das ist richtig genau, geschrieben. Ja, das ist richtig geschrieben. Nein, du hast einfach nur, ja, du bist einfach nur ein Schielauge. Ach du Scheiße. Ein Lidetant. Zum Glück ist mir das am Ende der Sendung. Gott sei noch, Dank, jetzt haben wir es geklärt. Am Ende der Sendung ist es noch geklärt worden. Pogen, Leute Problem. Googeln und googeln, ja, und nichts passiert. Ja, ich habe es auch gegoogelt und habe gedacht, ihr habt, euch findet man überhaupt nicht im Internet. Hallo? Naja, okay. Wie viele Facebook-Likes habt ihr denn schon? Das Facebook, keine Ahnung.